aller Wegbereiter. Hohe Botschaften geben sich heute. Oh, oh. Volle Kraft voran. Wir sollten uns beeilen. Volle Kraft voran. Zu den Tagen, die uns heilen. Wir haben nichts zu verlieren als den Alltag dieser Welt. Ich kann nur existieren, wenn Babylon fällt und Babylon fällt. Stell dir vor, dass sie uns nicht mehr stört. Domian, das 1 Live Talk Radio 0800 5678 111 im WDR Fernsehen und bei 1 Live 0800 5678 111. So, ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt: Ich habe überlebt. Gab es in eurem Leben bisher eine Situation oder vielleicht sogar mehrere Situationen, dass ihr so dramatische Situationen, dass ihr sagt, ich habe das überlebt? Ein Unglück, einen Unfall, vielleicht eine sehr schwere Krankheit. Und wenn ihr Lust habt, mir darüber und davon zu erzählen, dann könnt ihr das gerne tun. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Erster Anrufer heute Nacht zum Thema Ich habe überlebt ist der Markus. Und Markus ist 31 Jahre. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Markus. Was ist bei dir geschehen? Was ist mit mir geschehen? Am 15. August letzten Jahres bin ich vom Gerüst gestürzt. Ich war Gerüstbauer und der Arbeitskollege hat mich aus Versehen vom Gerüst gehauen. Wie hoch war das Gerüst? Beziehungsweise wie hoch warst du auf dem Gerüst? 32,60 Meter. 32,60 Meter. Das hat danach die Polizei ausgerechnet gehabt. Also es war so, dass wir oben die Rahmen annehmen oder annehmen mussten und dem Kollegen der Rahmen aus der Hand gerutscht ist, hat nachgepackt und hat ihn dann so unglücklich gekriegt, dass er mir den in den Rücken gehauen hat und davon nach vorne hin nichts abgesichert war. Ach, durch den Schlag bist du quasi runtergestürzt dann? Richtig. Ich sowieso schon auf dem Rand stand, um den nächsten Rahmen anzunehmen, hatte ich keine Chance mehr, mich irgendwo zu halten. Wie ist dir diese Situation in Erinnerung? Du spürst auf dem Rücken einen heftigen Schlag und stürzt dann in die Tiefe. Dafür war eigentlich, da jetzt noch mal darüber nachzudenken, dafür war dieser Flug, der war viel zu kurz. Aber in dem Moment geht einem doch, sofern du dich erinnern kannst natürlich, geht einem doch bestimmt irgendetwas durch den Kopf. Das ist ja eine solche Extremsituation, so nah vor dem Tod. Also was mir durch den Kopf gegangen ist, das sollte man im Fernsehen nicht sagen. Das war scheiße. Also ich will nicht sagen, dass ich mit dem Leben abgeschlossen habe in dem Augenblick, aber es war... War so in dem Moment der Gedanke, das war's jetzt, ich sterbe? Jein, ich will dazu nicht Ja sagen, aber auch nicht Nein. Also ich kann mich an den Flug, ich kann mich an den Aufprall, ich kann mich an alles erinnern. Ach, kannst dich an den Aufprall auch erinnern? Aber was jetzt in diesem Flug gewesen ist, ich weiß es nicht. Also ich weiß halt oben, dass ich wohl noch Scheiße gesagt habe und kurz drauf war dann auch dieser Aufprall am Boden. Ach, du hast das sogar wirklich, in dem Moment hast du Scheiße gesagt? Ich dachte gar, das hättest du so im Nachhinein jetzt. Nee, also ich habe mir dieses Wort da oben doch rausgerutscht. So, und in dieser kurzen Zeit, das Einzige, was ich gedacht habe, ist vielleicht an meine Familie. Naja, natürlich. Man denkt natürlich an das, was einem am wichtigsten ist im Leben. Du kannst dich an den Aufprall auch erinnern. Ich kann mich an den Aufprall erinnern. Bist du denn dann bewusstlos geworden, nachdem du unten warst? Oder? Leider nicht, nein. Also es war so, dass ich unten dann am Boden lag. Wie bist du gefallen? Auf den Bauch, auf den Rücken, auf die Hände? Nee, am Rücken. Auf dem Rücken. Mhm. Ich wollte nur irgendwie versuchen, dass ich mich wegdrehen kann, aber es war ja der Schock, dass ich... Mhm. Hast du Schmerzen gehabt? Große Schmerzen in dem Moment? Was heißt große Schmerzen? Es waren tierische Schmerzen, aber es war mehr eigentlich, dass ich... Ich habe gemerkt, dass ich noch lebe. Mhm. Ich konnte zum Glück noch alles bewegen und diese Freude, dass ich alles noch mitkriege, dass ich wirklich noch lebe und dass ich meine Beine noch bewegen konnte, die war eigentlich stärker. Wie schwer verletzt warst du? Ich habe mir den 11. Brustwirbel dreimal gebrochen. Mhm. Einmal gestaucht und einmal zweimal gebrochen, rechts und links. Mhm. Das war eigentlich so die schwerste Verletzung, die ich hatte, bis auf noch eine Platzwunde am Kopf. Aber dieser Bruch war dann diese schwerste Verletzung. Hast du von diesem Unfall etwas zurückbehalten? Ja, gut. Ich kann meinen Beruf so, wie ich ihn gemacht habe, nicht mehr ausüben. Bin zwar jetzt noch immer in dieser Firma beschäftigt als Büromensch beziehungsweise als kleiner Bauleiter. Aber du kannst laufen, du sitzt nicht im Rollstuhl. Nein, also im Rollstuhl sitze ich. Mein Gott, Markus, was ist das für eine Geschichte? Eigentlich nach allen Regeln der Logik wärst du tot, ne? Nach allen Regeln schon, ja. Von also, 32 ich weiß nicht, Metern. Der Engel mich da gehalten hat, aber es waren doch einige. Ich sag, gut, der Rücken ist nicht mehr so, wie es mal war. Mhm. Also mit schwer heben, mal ein Kisten Wasser aus dem Auto hochbringen, nur unter Schmerzen. Dann habe ich den rechten Fuß gelähmt oder zum Teil gelähmt. Ich habe nicht mehr das hundertprozentige Gefühl drin. Ja, ja. Der Fuß selber hängt nach unten. Und ich habe mir in der Zwischenzeit eigentlich, sieht man mir das auch nicht mehr so an. Wenn man es nicht unbedingt weiß, man läuft mir hinterher, da muss man schon genau hingucken, dass man Klar, sind üble Sachen, aber in Anbetracht dessen, was hätte passieren können, ist es eigentlich, sind es Kleinigkeiten. Ne? Ich muss den Ärzten im BG-Krankenhaus in Duisburg auch dafür danken, dass die das eigentlich gemacht haben, was sie... was sie gemacht haben, dass ich wirklich noch laufen kann. Es war so, dass ich erst mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus nach Grevenbroich kam. Von da aus war das, dass man mich da geröntgt hat. Man hat diesen Bruch festgestellt. Von da aus hat man mich am Hubschrauber nach Duisburg gebracht. Sag mal, was haben denn die Ärzte eigentlich gesagt, nachdem die gehört haben, was du für einen Unfall hinter dich gebracht hast? Die haben erst mal mit dem Kopf geschüttelt. Die haben doch auch wahrscheinlich gedacht, das ist ein Wunder, ne? Ja, ob sie es gedacht haben, weiß ich nicht. Also ja, ich habe nur mitgekriegt, wie sie meinen Kopf geschüttelt haben und eigentlich sagten, weil ich mich noch daran erinnern kann, die erzählten was von Schutzengeln und das glaube ich, dass auch die das dann so ausdrücken. Wie lange warst du im Krankenhaus? Insgesamt 24 Wochen oder fast 24 Wochen. Doch dann so lange. Das war so, dass mich die Ärzte erstmal ins Koma gelegt haben, ins Künstliche, da ich nicht operiert werden konnte, weil mir auf dem Operationstisch mir noch die Lungenflügel zusammengeklappt sind, hat man mich dann ins künstliche Koma gelegt, hat mir die Lunge ausgesaugt und irgendwie musste man mich ruhigstellen. Man hat mich dann irgendwie ans Bett gefesselt und weil ich mich trotz allem bewegt habe. Und dann lag ich 3 Wochen auf Intensiv und kam dann auf eine normale Station. Und ich sag mal, bis ich zum Laufen kam, da sind allein 20 Wochen vergangen. Also ich lag 20 Wochen nur auf dem Rücken, auf einer extra Matratze. Wo also schon eine ganz verdammt harte Zeit, obwohl es so relativ harmlos ausgegangen ist. Hart und eine frustrierende Zeit. Glaube ich. Wie sehr hat dieser schwere Unfall, du bist haarscharf am Tod vorbei geschlittert, dein Leben verändert? Ich gehe mit meinem Leben heute sorgfältiger um. Also ich war eigentlich immer ein sehr rasanter Motorradfahrer. Das Motorradfahren mache ich heute noch, aber ich weiß, was es heißt, den Gasmann zurückzudrehen. Kannst du heute nochmal, traust du dich auf ein Gerüst zu klettern? Ich bin nochmal drauf geklettert, um mir selber zu beweisen. Ich will nicht sagen, dass ich angstfrei da hochgegangen bin und auch wo ich oben stand. die Angst, wieder nach unten zu stürzen, die war da. Hm, na klar. Aber es war gut, nicht so, dass ich in Angstschweiß ausgebrochen bin. Gut, dass du es gemacht hast. Ne? Da ist die erste große Hemmung und Hemmschwelle ist dann überwunden. Ich denke mal, da habe ich auch viel meinen Kindern und meiner Frau zu verdanken, ja, die mir eigentlich in der ganzen Zeit immer diesen Mut gegeben haben. Mhm. Egal, wie es ausgegangen wäre, ob ich querschnittsgelähmt wäre oder ich sag mal, mir irgendwas abgenommen hätte werden müssen. Man hat, ich habe durch meine Familie eigentlich die Kraft bekommen, mit dieser Sache inzwischen sehr, sehr locker umzugehen. Also Markus, das ist eine ganz, ganz irre Geschichte. Und ich kann nur sagen, wie toll es ist und ich kann gerade gratulieren, dass du so viel Glück gehabt hast. Schön, dass du wieder einigermaßen gesund bist und fit bist. Ich kann nicht klagen. Und von Herzen alles Gute weiterhin dir und deiner Familie. Alles klar. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Ich habe überlebt, heißt unser Thema heute. Wart ihr mal in einer sehr dramatischen Situation? Ein Unglück, ein Unfall, eine schwere Erkrankung, was auch immer, die euch beinahe das Leben gekostet hätte, aber durch glückliche Umstände oder durch Geistesgegenwart oder wie auch immer, seid ihr da rausgekommen und ihr sagt heute, das habe ich überlebt und es war so ganz kibbelig. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Nächster Anrufer ist André und André ist 27 Jahre alt. Hallo Jung. Hallo André. Ja, ich habe überlebt, Gott sei es gedankt. Ich habe im Februar 97 einen Verkehrsunfall gehabt. Ja. Und zwar habe ich ein bisschen rasant überholt in einer Kurve. Mhm. Und als ich gesehen habe, von vorne kommt einer, habe ich gebremst, wollte mich wieder einordnen. Hätte ich für gewöhnlich auch bequem geschafft. Mhm. Aber ich bin auf einer Ölspur ausgerutscht und habe die Kontrolle verloren und bin frontal in einen vollbeladenen Kies-LKW gebrettert. Mhm. Mit welcher Geschwindigkeit? Es war genau am Schnitt Ortseingang, Ortsausgang. Also ich werde 80 drauf gehabt haben, der LKW 50. Das war das entgegenkommende Fahrzeug? Genau. Frontal, und das ist ja das Schlimmste, was einem, wo wir alle den größten Horror vorhaben, ne? Dass man frontal mit jemandem zusammenstößt. Und ich habe ein ganz kleines Auto gehabt und der hat zu Kuore, also null Knautschzone. Mhm. Und mein Gott, wie ja? Bitte? Nee, sag, erzähl weiter. Ja, und war direkt nach dem Unfall noch bei Bewusstsein. Mhm. Ein Bekannter der Familie hat den Unfall gesehen, hat meine Mutter geholt. Mhm. Und ich habe dann meine Mutter noch beruhigt. Ja, Mama, nichts passiert und Arm tut weh, Brust tut weh. Du konntest danach noch reden mit deiner Mutter? Ich konnte danach noch reden. Ist ja Wahnsinn. Dann kam der Notarzt. Ich kannte die Ärztin dadurch, dass ich mal im Krankenhaus gearbeitet habe. Ich sage, Frau Krüger, keine Panik, nichts passiert, Arm tut weh, Brust tut weh. Ich habe dann gleich so gesagt, naja, der Arm und ein paar Rippen werden gebrochen sein. Mhm. Und dann hat die mir was gespritzt, und um, dass mich die Feuerwehr rausschneiden konnte aus dem Auto. Und da haben die mich rausgeschnitten. Mhm. Wie schwer warst du denn dann letztendlich verletzt, nachdem man dich dann untersucht hat? Ich habe dann einen Herzstillstand gehabt, wurde reanimiert und wurde in den Notarztwagen gepackt und dann hat sie die Lunge abgehorcht und die Lunge hat nichts mehr gesagt und dann hieß es kein Transport über die Straße, ab mit dem Hubschrauber in eine Lungenspezialklinik. Mhm. Und da hat man dann festgestellt, also die Lunge war komplett zusammengefallen, also dieser Unterdruck war weg. Und nach dem Röntgen hat sich dann ergeben, also der dritte Halswirbel gebrochen. Linker Arm, rechte Schulter, Hüfte, Becken, Knöchel und jede Menge Rippen. Wie lange lagst du im Krankenhaus? Relativ schnell war ich wieder draußen. Also ich lag 13 Tage im Koma, anschließend nochmal 8 Tage im künstlichen Koma. Das ist ja Wahnsinn, wenn man sich das vorstellt. Du hast noch, während du da eingeklemmt in dem Auto lagst, hast du deiner Mutter gesagt, ist nicht so schlimm. Ja. Und dann bist du doch ins Koma gefallen danach. Ja, richtig. Also so lange im Koma, dann künstliches Koma. Und wie lange dann noch im Krankenhaus? So, dann war ich noch, das waren jetzt also 21 Tage, dann war ich danach noch 3 Tage auf der Intensivstation und kam da bereits auf die Chirurgie und durfte bereits aufstehen. Mhm. Ja, und wie lange warst du denn insgesamt im Krankenhaus? 5 Wochen genau. 5 Wochen. Und also du hast, kann man ja genauso sagen wie bei Markus gerade, ein irrsinniges Glück gehabt. Ja. Eigentlich wärst auch du tot. Ja. Und was für mich eigentlich das Schlimmste bei dieser ganzen Angelegenheit, gar nicht mal so diese körperlichen Sachen, ich habe im Koma Albträume gehabt. Mhm. richtig, richtig böse Albträume. Kannst du diese Albträume benennen? Was das für, kann man darüber sprechen? Gibt es dafür Worte? Oder sind es einfach nur Angstgefühle gewesen, die dich hin und her gerissen haben? Ich kann da richtig konkret sagen, was ich da geträumt habe. Also zum Beispiel fühlte ich, also die Klinik, wo ich lag, ist bei uns in der Gegend eine absolute Top-Klinik. Mhm. Ich fühlte mich in meinem Albtraum nicht in dieser Klinik. Mhm. Ich dachte, ich wäre in einer unseriösen Abzockerklinik, die mit mir einfach nur Geld verdienen wollen. Und ich war extrem unruhig. Ich wurde angebunden, weil ich weg wollte. Ich wollte ständig nur dort weg. Aber im Traum? Also im Koma? Im Koma. Aber man hat mir im Nachhinein versucht zu erklären, dass ich das nicht im Koma geträumt hätte, sondern an den drei Aufwachtagen. Ach so. Ja, das habe ich gar nicht ganz verstanden. Hat man dich dann real anbinden müssen oder hast du im Koma geträumt, dass du weg wolltest? Es war auch im realen Leben, dass ich angebunden werden musste. Ach so, also vermischten sich diese Realitätsebene miteinander. Mhm. Man versuchte im Nachhinein zu erklären, dass ich das halt an diesen Aufwachtagen geträumt habe. Mhm. Aber es kann nicht sein. Ich habe im Nachhinein meine Arztberichte eingesehen. Mhm. Und zum Beispiel war ich am dritten Tag extrem unruhig und musste festgebunden werden. Mhm. Also, das habe ich auch geträumt. Eine äußerst schlimme Erinnerung vermutlich an diese Koma-Zeit. Ja, also das war für mich schlimmer als dieser körperliche Schaden. 97 war der Unfall, sagst du? 97. Februar 97. Sind ja nun ein paar Jährchen her. Welche Nachwirkungen hat der Unfall heute bei dir? Oder bist du richtig vollkommen fit wieder? Ich bin komplett fit. Komplett fit. Das einzige Problemchen, also mein rechtes Auge, da hängt das Lid so ein bisschen. Mhm. Aber das ist minimal. Also. Mhm. Hast du Angst vorm Autofahren? Überhaupt nicht. Fährst du wieder Auto? Ich bin 6 Wochen später sofort in ein neues Auto eingestiegen. Erstaunlich. Ja. Und fährst du jetzt vorsichtiger oder fährst du genauso wie vorher? Naja, ich bin vorher auch vorsichtig gefahren. Es war halt bloß... Ist ein unglücklicher Umstand, dass da Ölspur auf der Straße war. Ne? Richtig. Mhm. Ja. Der Markus hat gerade gesagt, das hört man ja immer wieder von Leuten, die dem Tode kurz entronnen oder knapp entronnen sind, dass sie sagen, ich sehe mein Leben anders oder es war quasi eine zweite Geburt für mich. Ist das bei dir ganz genauso oder buchst du das als Normalität quasi schon ab in deiner Vergangenheit jetzt? Ich habe mein Leben immer extrem gelebt. Also ich genieße jeden Tag vorher und nachher. Also hat sich bei dir nicht viel verändert nach dem Unfall? Überhaupt nicht. Aber fühlst du dich doch eigentlich, vielleicht könntest du dich doch in dieser Lebensanschauung bestärkt sehen, intensiv jeden Tag zu leben. Ja. Weil es dir ja vor Augen geführt hat, wie schnell alles vorbei sein kann. Ne? Ja. Also das Einzige, was ich irgendwie so gemacht habe, ich habe mich im Nachhinein mal mit meiner Mutter drüber unterhalten, für den schlimmen Fall, wenn ich es dann halt nicht überlebt hätte, wie sie mich hätte beerdigt. Mhm. Ein bisschen makaber eigentlich, ja, aber es hat mich interessiert. Und wie hätte sie dich, wenn man das mal jetzt noch fragen sollte, darf, wie hätte sie dich beerdigt? Also ich hätte einen ganz normalen Sarg gekriegt und eine Erdbestattung und die Blumen und die Musik und ich hätte es komplett anders gewollt. So, hast du das jetzt schon festgelegt für den das Fall? Es ist kein Testament, es gibt einen dicken Brief und da liegen ein paar CDs drin mit meiner Musik, die ich gerne mag. Ja. Und es steht drin, dass ich halt verbrannt werden möchte und ich möchte die und die Blumen haben. Und welche Musik? Unter anderem hier diese Titelmelodie vom letzten Einhorn, diese Last Unicorn von America. Ja. Und von Jenseits von Afrika. Achso. Also André, ich hoffe, du bist ja 27 Jahre alt, dass das noch 70 Jahre in der Schublade liegen kann, dieses Testament. Ja, ich doch auch. Alles Gute, auch eine tolle Geschichte und du hast viel Glück gehabt. Ich habe verdammt viel Glück gehabt. Ja, verdammt. Ich einen riesengroßen Schutzengel. Aber einen Riesenschutzengel? Ja. Du weißt gar nicht, wie er heißt. Nee. Alles Gute. Ich danke dir. Auf Wiederhören. Tschüss. Mach weiter so. Dankeschön. Tschüss. Dirk, 23 Jahre. Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Dirk. Ich habe überlebt. Ich habe überlebt. Ja. Richtig. Und zwar war es am 17. April diesen Jahres. Mhm. Ich war freitags in einer Bank, wollte Geld abholen und betrat die Bank ganz normal, wie jeder andere, glaube ich, auch. Mhm. Hab mein Geld geholt, wollte wieder raus und in dem Moment sah ich schon zwei maskierte Männer auf mich zukommen. Die Der eine schubste mich direkt, hielt mir direkt eine Pistole an den Kopf, nahm mich in den Schwitzkasten und rückte mich halt wieder in die Eingangshalle der Bank zurück. Ein Banküberfall. Ja, genau, ein Banküberfall. Mhm. Und, Gott, das was wir alle irgendwie immer nur im Fernsehen sehen, ne? Da warst du mittendrin in dieser Realität plötzlich. Ja, wenn ich das schon mal im Fernsehen gesehen habe, habe ich dann schon mal so überlegt, was würdest du eigentlich machen, wenn du mal in so einer Situation wärst. Glaubt man das eigentlich in dem Moment? Oder denkt man, das ist jetzt ein Film oder das ist irgendeine Verarsche oder so? Oder hast du es direkt ernst genommen? Nee, was heißt direkt ernst nicht, aber es gehen dann einem 1000 Gedanken durch den Kopf. Mhm. Und nach kurzer Zeit bin ich dann losgelassen worden. Dieser Bankräuber hat mich dann halt losgelassen. Aber immerhin hattest du das Gefühl, das hast du jetzt schon erlebt, eine Pistole am Kopf zu haben. Ich habe diese Pistole habe ich an der Schläfe, die habe ich schon gespürt, ja, das ist richtig. Und dann, wie ging es weiter? Ja, und dann es waren insgesamt, ich glaube, sechs Kunden dort und unter anderem auch eine Frau mit einem, heute weiß ich das, 8-jährigen Jungen. Und mich hat man dann freigelassen und hat mich dann halt eingetauscht gegen diesen 8-jährigen Jungen. Dich hat man eingetauscht gegen den 8-jährigen Jungen? Ja, mich hat man losgelassen. Mhm. Und dann hat der andere... Moment, verstehe ich jetzt nicht. Der 8-jährige Junge war doch auch in der Bank. Ja, genau. Ganz und genau. Dich hat man losgelassen und was hat man mit dem 8-jährigen Jungen gemacht? Den hat man an sich gezogen und dem hat man das Gleiche wie mir gemacht, also das Gleiche getan, was man mir auch angetan hat. Mhm. Man hat ihn direkt jetzt nicht arg in den Schwitzkasten genommen, aber man hat ihn dann halt schon etwas fester zugepackt, angefasst und hat ihm halt diese Pistole auch an die Schläfe gehalten. Aha. Wie kommt das? Hatten die den zuerst nicht gesehen und kamen dann auf die Idee, ein Kind ist noch besser als Geisel? Oder wie ist das? Was in denen ihren Kopf abgegangen ist, das ist mir bis heute ein Rätsel. Mhm. Ich weiß nicht, warum die den Kleinen da genommen haben. Ja, wahrscheinlich. Mit einem Kind kann man eine Erpressung besser durchführen. Du bist dann rausgekommen aus der Bank? Oder wie war das? Ich bin auch in der Bank. Ich musste ja natürlich in der Bank bleiben und musste mich auch sofort auf den Boden legen, hab gezittert. Ach, jetzt verstehe ich. Du bist also ausgetauscht worden, schwitzkastenmäßig, aber du musstest in dem Raum, als Geisel musstest du auch bleiben. Ich musste bleiben, als Geisel musste ich bleiben, ja. Hab mich dann halt auch auf diesen Boden legen müssen und mein Herz raste und raste. Wie war in dem Moment die Stimmung in diesem Bankraum? Man hat das Wimmern gehört von jedem einzelnen Kunden. Ja, also nicht absolute Stille. Nee, jeder hat immer, man konnte richtig dieses laute, schwere, bittere Atmen hören. Und dann? Und dann, ist eigentlich das passiert, wo ich mit eigentlich gar nicht gerechnet habe. War die Mutter von dem Kleinen, von diesem Jungen, der im Schwitzkasten genommen worden ist, die hat sich hinter so einem Tisch zu den zwei Bankräubern gerobbt. Sie sah keine Pistolen, sie sah wohl keine Pistolen, sie hat nur ihren Jungen gesehen, ihren Jungen wollte man wegnehmen. Sie ist dann auf die zwei maskierten Bankräuber zugerobbt und ist aufgestanden und in dem Moment dreht der andere sich rum und sagt zu der Frau, mit geladener Pistole hielt er sie so in Richtung zu ihr und hat zu ihr gesagt, wenn du noch einen Schritt machst, knall ich deinen Jungen ab. Der andere Bankräuber irgendwie eine Handbewegung gemacht haben. Der Kleine hat sich losgerissen und ist zu seiner Mutter gerannt. Und der andere hielt direkt schon die Pistole auf den Kleinen. Und ich weiß bis heute nicht, warum. Ich habe mich auf jeden Fall, bin aufgestanden und habe mich auf diesen kleinen Jungen geschmissen. Und ich war dann derjenige, der die Kugel abgekriegt hat. Der hat auf dich geschossen? Der hat auf mich geschossen. Wäre ich nicht aufgestanden, hätte der den Kleinen getroffen. Wo hat er dich getroffen? 6 Zentimeter unterhalb meines Herzens. Es war ein Schuss? Ein Schuss. Warst du sofort bewusstlos? 5 Sekunden später, ja, war ich sofort bewusstlos. Wann setzt deine Erinnerung wieder ein? Ich bin wach geworden, das erste Mal, beziehungsweise nicht wach geworden, aber ich bin das erste Mal, habe ich die Augen geöffnet, da habe ich nur Schläuche gesehen, da lag ich mittlerweile schon auf dem Operationstisch. Mhm. Wie lange musstest du denn im Krankenhaus bleiben? Also ich habe im Krankenhaus gelegen, von diesem halt 7. April bis Ende Juli. Bis Ende Juli. Wie schwer war diese Schussverletzung bei dir? Wie gesagt, 6 Zentimeter hätte er ja nur ein Datterich gehabt, oder hätte er nur gezittert und die Pistole wäre 6 Zentimeter nach oben gegangen, hätte er genau mitten in mein Herz geschossen. Eigentlich wollte er dich töten, ne? Ja, ich denke schon, ja. jetzt im Nachhinein weiß ich, dass es auf Deutsch gesagt zwei Psychopathen gewesen sind. Mhm. Nochmal zurück zur Szene dann in der Bank, die man dir sicher hinterher dann erzählt hat. Wie viel Geld haben die geraubt? Die sind Passanten, die draußen auch in diese Bank rein wollten und die auch draußen dran vorbeigegangen sind, haben wohl diesen Schusswechsel gehört, beziehungsweise nicht diesen Schusswechsel, ich habe ja nicht zurückgeschossen. Den Schuss? Sondern diesen Schuss. Ja. Und also ich muss sagen, die Polizei war unheimlich schnell da. Mhm. So ein Einsatzkommando war auch da. Das heißt, die haben gar kein Geld mitgenommen, oder wie? Und sind vor Ort verhaftet worden? Die sind sofort vor Ort verhaftet. Die sind vor Ort verhaftet worden. Ja, die zwei Notärzte. Es waren wirklich zwei Notärzte und drei verkleidete SEK-Beamte, die sich halt diese Hose und diese Jacken von diesen anderen Notärzten und Assistenten angezogen haben. Aber wie haben die das denn so schnell arrangieren können? Das ist bis heute ein Rätsel. Oder hat irgendjemand eine Alarmanlage gedrückt in der... Das weiß ich auch nicht. Das hat man mir bis heute nicht gesagt. Das vermute ich, sonst geht es ja gar nicht so schnell. Nee. Ja. Also wurde sonst noch später geschossen oder war das der einzige Schuss, der dich dann getroffen hat? Das war der einzige Schuss in dieser ganzen Bank, den mich dann getroffen hat. Gab es schon die Gerichtsverhandlung? Die gab es schon? Ja, die gab es und zwar... Und zu was sind die verurteilt worden? 16 Tage, nachdem ich aus dem Krankenhaus entlassen wurde, war sofort die Verhandlung und die sind beide verhaftet worden und sind dem Haftrichter vorgeführt worden. Und der eine, der geschossen hat, hat 4 Jahre bekommen und der andere 2,5. Mhm. Und das ist für mich noch zu wenig. Mhm. Ja, aber das Wichtigste ist, finde ich, ist meine Meinung, das Wichtigste ist, ich bin teilweise wieder gesund, aber vor allen Dingen ist dem Kleinen nichts passiert. Du sagst, du bist teilweise wieder gesund, nur teilweise? Ja, nur teilweise. Was heißt das genau? Was fehlt dir? Ich kann also das, was viele vielleicht machen, nicht. Zum Beispiel, ich kann nicht schwimmen gehen, ich kann nicht Fahrrad fahren, ich sitze im Moment noch in so einer Schale, die mein ganzer Bauch ist dick, der ist komplett, also mit einem Schnitt komplett übersät, also einmal um den ganzen Bauch herum. Mhm. Und ich muss jeden Tag neu eingeschmiert werden, neu bandagiert werden. Und ich muss halt diese Schale noch bis Februar tragen. Warum musst du diese Schale tragen? Warum? Weil man hat mir gesagt, es ist so ein Schutz für diese Narbe, damit da kein richtiger fester Druck oder irgendwas nachts, wenn ich liege und ich sollte mal auf dem Bauch liegen, dass da nicht drückt. Also die Schale ist nur also, damit... Also das heißt, dann hast du ja doch erheblich noch mit den Folgen zu kämpfen im Moment. Ja. Obwohl du lange im Krankenhaus gelegen hast und lagst du eigentlich auch im Koma? Ja, man hat mich ins künstliche Koma gelegt, weil die Schmerzen einfach nicht auszuhalten waren. Mhm. Also es ist so, als wenn, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es sind unheimliche Schmerzen. Mhm. Wie lange lagst du im künstlichen Koma? 6 Tage. 6 Tage. Mhm. Ja. Und du sagst es heute immer noch mit einer ganz großen Überzeugung, gut, dass ich das gemacht habe. Oder denkst du manchmal, ach, hätte ich es doch nicht gemacht, dann hätte ich all das Leid an mir und meine Schmerzen nicht ertragen müssen. Ich sag so, ich denke, also fast jeden Tag geht das in meinem Kopf, dreht sich das, also was da gewesen ist. Und ich sag mir heute, wer weiß, wenn ich an dem Kleinen seiner Stelle gewesen wäre, ob es für mich auch jemand getan hat. Für mich ist es teilweise irgendwie eine Selbstverständlichkeit. Also es gibt überhaupt keine Ambivalenz in dir, dass du manchmal doch so ein bisschen denkst, ach... Ich bereue es. Ich meine, das stimmt darauf hinaus, dass du fragst, dass ich bereue, dass ich das getan habe. Ja, das Wort bereuen ist mir noch zu stark. Aber es wäre ja allzu menschlich, wenn du hast jetzt so viel aushalten müssen, so viel Schmerzen gehabt, dass da doch irgendwann mal so ein Gefühl hochkommt, ach, hätte ich es doch nicht gemacht. Ah, habe ich noch nie gehabt. Noch überhaupt nicht. Nein. Was ist denn, wie ist dein Verhältnis heute zu dieser Mutter und zu dem kleinen Jungen, der das ja wahrscheinlich noch gar nicht so sehr realisiert, was da geschehen ist? Zur Mutter, wie ist das Verhältnis? Also das Verhältnis zu der Mutter ist... super. Mhm. Wir telefonieren täglich, alle 2 Tage besuche ich sie. Und also da ist schon eine Dankbarkeit zu spüren. Ja, die ist auf jeden Fall gekommen. Mhm. Die ist, auf jeden Fall, aber ich sehe mich nicht irgendwie so als Helden. Mhm. Auf keinen Fall. Mhm. Ich meine, es war jetzt zwar hinterher in der Presse und bin auch interviewt worden, aber ich sehe mich absolut nicht als Helden. Auf keinen Fall. Ja, wobei ich fast schon sagen möchte, du bist einer. Weil das, was du da gemacht hast, ich glaube, dass das ganz wenige Leute nur tun würden. Weil die meisten dann doch an sich und ihre Gesundheit denken. Und du hast dich für ein wildfremdes Kind, wenn es dein eigenes wäre, dann wäre das ja auch noch irgendwie erklärbar gewesen. Aber du hast dich für ein wildfremdes Kind, hast du dein Leben riskiert. Und auch wenn, Domian, auch wenn, egal wer es gewesen wäre, sei es ein Kind gewesen, sei es ein erwachsener Mensch gewesen, eine ältere Dame. Okay, ist es auch okay, dass du dich selbst nicht als Held siehst, dann wäre das auch alles ein bisschen sehr komisch und hätte einen seltsamen Beigeschmack. Nimm es mal einfach so hin, dass die Leute hohen Respekt vor dir haben. Und das brauchst du ja gar nicht weiter kommentieren. Nee, das ist richtig. Ich hoffe sehr, dass du wieder richtig fit bist. Was sagen die Ärzte? Wie ist die Prognose? Sagen die, dass du irgendwann ganz gesund wieder wirst? Also ganz gesund, jein. Es ist noch ein sehr, sehr langer Weg, bis ich überhaupt, sage ich jetzt mal, wieder ans Arbeiten denken kann. Was arbeitest du? Was bist du vom Beruf? Ich bin in einer sehr großen Sicherheitsfirma tätig. Und vielleicht habe ich es deswegen getan. Ach, du bist von Beruf aus jemand, der so Personenschutz auch macht und sowas? Personenschutz, nein. Also ich habe noch keinen so selber alleine bewacht. Habe ich schon mitgemacht. Aber Bewachung, das ist richtig. Also auch Objektbewachung, also Gebäude und so. Gebäudebewachung. Also so ein bisschen aus dem Bereich kommst du dann. Ja. Du bist ein bisschen Profi auch. Die Ärzte, die haben mir damals psychologische Betreuung angeboten. Und darum weiß ich, ich habe sie abgelehnt. Ja, das war jetzt eigentlich auch noch eine Frage an dich, Dirk. Wenn man so etwas mitgemacht hat, das ist ja ein ungeheurer Schock, den niemand ermessen kann, der das nicht selbst erlebt hat. Wir reden die ganze Zeit über deinen Körper. Was macht deine Seele im Moment? Ja, ich will nicht sagen, Angst. Ich bin, nachdem ich aus dem Krankenhaus rausgekommen bin und nachdem die Verhandlung gewesen ist, bin ich wieder in diese Bank gegangen. Man geht dann doch schon halt mit einem sehr, sehr mulmigen Gefühl dort hinein. Weil gut, das ist verständlich, aber ich meine auch so grundsätzlich, hast du das Gefühl, eigentlich immer noch unter den Schocknachwirkungen zu leiden? Ich denke schon, ja. Denke schon. Und warum hast du das abgelehnt, dass dir vielleicht ein Profi ein bisschen mal auf die Sprünge hilft? Ja, weil ich habe gedacht, versuch es erstmal alleine zu verarbeiten. Und dann, wenn du meinst, du bist dazu bereit, versuch dann mit jemandem darüber zu reden. Hast du denn im Moment den Eindruck, dass du das alleine schaffst? Mhm. Bitte? Nein, wenn ich ganz ehrlich bin, nein. Darf ich dir anbieten, dass du mit meinem Psychologen noch ein paar Worte redest, den ich im Hintergrund habe? Okay. Vielleicht ist das ganz hilfreich oder vielleicht kann er dir noch ein paar Tipps geben, wie du weiter vorgehen könntest. Ja, das wäre in Ordnung. Noch was, Domian, vielleicht wäre es möglich, dass irgendjemand, der heute zuhört, der auch so eine ähnliche Situation durchgemacht hat, dass ich mich vielleicht mit ihm in Verbindung setzen kann, wie er es verarbeitet hat. Klar, können wir machen. Wenn sich jemand bei uns meldet, stellen wir gerne den Kontakt her. Das wäre super. Das machen wir. Jetzt legst du bitte auf und der Peter, so heißt mein Psychologe heute Nacht, der ruft dich gleich an. Ja. Von Herzen alles Gute. Ich danke dir, Domian. Toll, mach weiter so. Ja, und toll, was du gemacht hast. Dir und deinem Team noch ein schönes Fest. Und danke, dir auch. Da wir uns ja nicht mehr hören, einen guten Rutsch. Ja, dir auch von Herzen. Auf Wiederhören. Danke. Tschüss, Domian. 1.31 Uhr, 13 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Uhr 32, 10 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live und das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Und heute Nacht heißt unser Thema Ich habe überlebt. Wer von euch war schon mal in seinem Leben in einer extrem schwierigen und extrem heiklen Situation? Durch eine Krankheit, durch ein Unglück, durch einen Unfall, wie wir es gerade gehört haben. und seid nur knapp, aber wirklich ganz knapp und haarscharf dem Tod entronnen. Ich habe überlebt. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, würde ich mich freuen. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Nächster Anrufer, und ich begrüße ihn herzlich, 51 Jahre alt, der Wolfgang. Hallo. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen. Ja, ich habe im Prinzip also auch eine Geschichte mit Waffengewalt erlebt, glücklicherweise ohne, dass geschossen worden ist. Mhm. Und zwar habe ich also in Westdeutschland und in Berlin Spielhallen betrieben. Mhm. Und hatte also eine in Bad Oeynhausen, das war so kurz nach der Eröffnung. Und ich war so abends alleine mit einer Mitarbeiterin, das war eine Studentin, die da nebenher gejobbt hat. Und war in einem Bereich, der also nicht einfach einsehbar war. Als ich dann plötzlich hörte, Geld her, dies ist ein Überfall. Mhm. Und habe dann also aus dem Bereich in Richtung der Kasse da geguckt. Und da stand also ein Typ mit einer Strumpfmaske über dem Kopf und einer Waffe in der Hand. Mhm. Vor diesem Mädel und verlangte gegen die Kasse. Mhm. Und die hat ihm dann also auch das Geld rausgegeben, was also auch laut Anweisung so war, um Gottes Willen, also kein Menschenleben für ja. Geld riskiert. Wie viel Geld war in der Kasse? 800 Mark Wechselgeld, das andere Geld war im Wechseltresor. Ach so. Und dann fragte er also, ist hier noch jemand? Und die sagte dann, ja, da vorne. Und dann sagte der, komm da raus. Und ja, um dieses Mädchen auch nicht zu gefährden, bin ich dann da rausgegangen und habe also auch die Hände so gehalten, dass der sehen konnte, dass ich keine Waffe oder irgendwas ja, habe. Ja. Und ich bin dann auf den zu und dann kam das, was also wirklich gefährlich wurde. Also ich kenne mich so einigermaßen mit Waffen aus, habe eine Zeit lang in den USA gelebt. Mhm. Das heißt, das war also eine scharfe Waffe. Das hast du direkt gesehen, dass das keine Schreckschusspistole war? Nee, das war keine Gaspistole. Eine Gaspistole, ja. Mhm. Und das Schlimme war halt eben noch, der Hahn war gespannt. Und jeder, der vielleicht mal bei der Bundeswehr war oder wie auch immer, der weiß, wenn der Hahn gespannt ist, man muss nur husten und dann ist das Thema erledigt. Mhm. Und der hat mir das Ding also so ja, 20 Zentimeter immer von meinem Kopf entfernt gehalten. Und wollte dann, dass ich ihm so ein Wechseltresor aufschließe. Und man glaubt gar nicht, wie schnell das Gehirn in solchen Extremsituationen arbeitet. Ich habe mich dann also umwerfend blöd verhalten, habe den Schlüssel dreimal falsch reingesteckt, einfach um auch Zeit zu schinden. Weil das Mädel also zwischenzeitlich auch, da gab es also einen lautlosen Alarm. Das heißt, die hatte nun die Möglichkeit, in der Zeit auch einen lautlosen Alarm auszulösen. Hat sie es gemacht? Das hat sie auch gemacht, ja. Aber wie Wahnsinn, dass das Gehirn, also sprich du in dem Moment dann noch so strategisch denkst, ich muss jetzt Zeit schinden, damit die den Alarm auslösen kann. Man könnte auch denken, in dieser extremen Todesangst macht man alles so schnell und präzise, wie der Verbrecher das von einem verlangt. Ich habe mich über mich selbst gewundert, als ich in dem Bereich war, wo der mir persönlich nichts tun konnte. Da geht einem also innerhalb von Sekunden, gehen einem alle Varianten durch den Kopf, was man also machen könnte. Ob ich einfach da bleibe und sage, na komm doch, du Penner. Oder wie auch immer. Nur da wäre die Gefahr gewesen, dass der womöglich die Mädchen was tut. Ist klar, ja. Und sagt von wegen, wenn du nicht sofort kommst, erschieße ich diese Mädel. Erzähl mal die Situation weiter. Du hast also dann dreimal so getan, als würdest du dich vertun mit dem Aufschließen des Tresors. Und wie ging es denn weiter? Naja, und diese Tresore sind also so, dass die möglichst kein Hartgeld in der Kasse haben, sondern vorwiegend Papiergeld und nur ganz wenig Münzen. Ja. Und dann habe ich da also so einen Beutel mit Münzen rausgezogen. Da waren, lass mich nichts Falsches sagen, vielleicht 8 Mark drin oder 5 Mark oder wie auch immer. Und hat dann, der kannte also dieses System nicht und wusste nicht, dass das Papiergeld an einer ganz anderen Stelle ist. Und dann ist es ihm auch zu heiß geworden und dann ist er abgehauen. Und was das Ganze sehr kritisch gemacht hat, war einfach, die Polizei hat dann also den Tatverdächtigen auch festgenommen. Nur das Problem war halt eben, da hat jemand gesagt, der wäre an dem gleichen Tag da in der Spielhalle gewesen. Aber der hatte dann 3 Leute, die gesagt haben, die wären zusammen den Abend weg gewesen. Ach so, verstehe. Das heißt, du hast nachträglich weiter Angst gehabt, dass der dich irgendwie bedroht. Nee, ich habe um mich, das war ja das Eigenartige, um mich habe ich überhaupt keine Angst. Nein, ich meine hinterher. Auch hinterher nicht, nein. Ach so. Nein. Lass mich doch mal die Situation. Also der hat dann ganz wenig Geld, der ist mit 800 Mark und ein paar Mark 50 ist er rausgegangen. Ist er rausgegangen. Redet man eigentlich in dieser Situation? Hast du mit dem gesprochen oder schweigt man? Eigentlich nicht. Ich habe bloß gesagt, du bleib ganz ruhig. Ganz ruhig, ich habe nichts. Ich tue dir auch nichts. So, jetzt ist der raus. Das habe ich gerade nicht richtig nachvollziehen können. Dann ist der abgehauen. Richtig. Und die Polizei hat dennoch, wann und wie hat die den denn gefasst? Die Polizei ist dann, also das ging relativ schnell, wobei, ich weiß nicht, ob du die Gegend kennst, Bad Oeynhausen, nee. Da treffen also zwei Kreise aufeinander. Mhm. Und das Dumme ist also auch von wegen, dass wenn man 110 wählt, die Polizei kommt, die oder benachrichtigt wird, die gar nicht in dem Bereich zuständig ist. Und der eine Funkwagen war relativ schnell da und der andere sagte, er hätte 15 Kilometer gehabt. Also der kam erst sehr viel später. Und die haben dann anhand der Beschreibung, und ich habe noch ein Auto wegfahren sehen, haben die den dann angehalten und haben aber nichts bei ihnen gefunden. Ja, aber wo ist das Geld gewesen? Die Frage ist eben, das weiß man eben nicht. Die ist nicht geklärt. Ja, also dieser Mann, der festgenommen wurde, von dem du eigentlich ausgehst, das war er, ist dann nie verurteilt worden? Nein, weil er eben Zeugen hatte, er wäre also bis zu einem bestimmten Zeitpunkt mit Freunden zusammen. Aber hast du nicht dann doch im Nachhinein, das war vorhin meine Frage, Angst gehabt, dass dieser Mann in irgendeiner Weise nochmal Rache an dir übt, dass du die Polizei benachrichtigt hast und dass du die Aussage gemacht hast und so weiter? Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Und du hast doch nie von dem mehr was gehört? Nein, was bei mir war, dass ich wahnsinnig aggressiv und wütend war. Mhm. Und aus dem einfachen Grund, weil er dieses Mädchen bedroht hat. Mhm. Das war eigentlich meine Sorge dabei, weil der Gedanke, womöglich vor Eltern stehen zu müssen und zu sagen, ihre Tochter ist tot oder schwer verletzt oder so, das war einfach das. Du warst der Chef von dem Mädchen und wer hätte es dann Rechenschaft ablegen müssen, auch vor den Eltern. Wobei du in diesen Sekunden, Minuten, es mögen ja doch dann Minuten gewesen sein, hast du ja nun wirklich kalte Todesangst haben müssen. Ne? Hattest du auch. Das ist ja das Eigenartige. Ich habe keine Angst gehabt, Domian. Mhm. Ja, haben müssen, sage ich. Also du hattest die nicht, aber eigentlich war es ja so, ne? Sicher, eigentlich war es so, aber ich habe jetzt nicht. Sondern ich hatte vielmehr die Befürchtung, dass der die Nerven verliert. Mhm. Weil der also auch zitterte und meiner Meinung nach auch drogenabhängig war oder alkoholabhängig oder was auch immer. Denn der hat also mit dem Ding wahnsinnig rumgezittert. Hast du denn danach, du warst dann weiter in dem Geschäft tätig, hast du dann besondere Sicherheitsmaßnahmen noch in deinen Lokalen eingeführt? Naja, das Schlimme war ja, oder was heißt das Schlimme? Das Ganze war ja erst gerade eröffnet worden. Mhm. Und normalerweise habe ich in allen Spielhallen Überwachungskameras mit Bandaufzeichnung. Und an dem Tag sollte das alles fertig werden und da war eine Kamera geliefert worden, die war defekt. Und es gibt eine Zeugin, die sagt, der Typ, der besagte Verdächtige, war an dem Tag vormittags da und hat beobachtet, wie ich da gebaut habe. Ach so. Das heißt, dass der also wohl mitgekriegt hat, dass die Kameras noch nicht intakt waren. Aber danach ist dann, wie lange liegt das eigentlich zurück, diese Geschichte? Fliegt jetzt, warte mal, 4 Jahre sind das. 4 Jahre. Und danach ist alles gut gegangen? Danach ist alles gut gegangen. Hoffen wir, dass das so bleibt. Da gehe ich auch aus. Ich halte also sehr viel von passiver Sicherheit. Ja. Und wie gesagt, das Ärgerliche und das Schlimme war einfach dieses Mädel, das dann bedroht worden ist. Es ist auch alles Gott sei Dank gut gegangen. Richtig. Und ich danke für deinen Anruf. Ja, vielleicht noch eins. Der junge Mann, der eben mit dir gesprochen hat, ja, der sicher eine sehr viel schlimmere Situation erlebt hat, um Gottes Willen. Ja. Wollen wir gar nicht wegdiskutieren. Wenn ihr wollt, könnt ihr dem gerne meine Telefonnummer geben. Gerne. Und ich würde mich dann auch mit ihm unterhalten, wie ich das Ganze ohne Probleme so versteckt habe. Auch wenn deine Situation sicher wesentlich schlimmer war. Als das machen wir, Wolfgang, sehr gerne. Die Nummer habt ihr ja in der Redaktion. Bitte? Meine Nummer. Genau, ja, das ist kein Problem. Das werden wir gleich schon stricken, ja. Alles klar. Alles Gute, auf Wiederhören. Okay, dir auch. Tschüss. Martin, 40 Jahre alt, guten Morgen. Ja, guten Abend, Domian. Guten Abend, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Du hast auch was Extremes erlebt? Ja, ich habe einen Motorradunfall überlebt. Oh Gott, vor Gott. 6 Jahren. Da bin ich auf der Landstraße gefahren und da war ein 72-jähriger Autofahrer, der wollte wenden, guckte mich an. Ich dachte, ja, wir haben Blickkontakt, der sieht mich, er bleibt stehen am Straßenrand. Mhm. Ja, und 10 Meter vorher zieht er raus und wollte wenden auf der Fahrbahn und da bin ich... Volle Kanne auf ihn drauf. Ja, also... In ihn reingefahren. Ja, ich bin also mit dem Knie an seinen Kotflügel hängen geblieben. Mhm. Und und dann habe ich natürlich erstmal den Satz durch die Luft gemacht. Mhm. Ich habe eben auch schon bei einem Vorvorgänger am Telefon, der auch diesen Autounfall hatte, auch schon mitgekriegt. Ich hatte jetzt im Nachhinein, kam mir auch hoch, dass ich halt ganz laut Scheiße gerufen habe, während ich geflogen bin. Das finde ich so irre, dass die Leute in so einer Situation, wo es um Leben und Tod geht, dann noch so ein profanes Schimpfwort sagen können. Ja, das war auch, also ich habe es auch erst Wochen später realisiert, mhm. weil das, ich habe das also jede Nacht, also noch Monate oder Jahre lang immer wieder erlebt. In welcher Geschwindigkeit kamst du eigentlich an, ungefähr? Ich hatte 50 drauf, das war so intuitiv, ich war sehr schnell vorher und ich näherte mich eigentlich einer Ortschaft, das heißt sehr schnell, ich hatte, ich glaube, 120 drauf, aber schon weit vorher bin ich runtergegangen und als ich den Wagen da abstehen sehen, da hatte ich so ein doofes Gefühl. Da bin ich halt an die Fahrbahnmitte, also zur Mitte ein bisschen weiter gefahren und auf 50 runtergegangen. Immerhin, 50 ist ja auch noch eine hohe Geschwindigkeit, ne? Also für wenn man in einen solchen Unfall verstrickt ist. Ja, das reicht. Du hast dann bist dann an ihn rangeprallt und hast einen riesen Satz gemacht über das Auto rüber? Ja, mehr oder weniger. Das heißt, er hat noch so hinterher, wie man das noch recherchiert hatte, noch Gas gegeben in seinem Schreck und dann auch meinen Unterschenkel in den Motorblock reingedrückt, mehr oder weniger im Flug. Oder als ich den gerade abgehoben hatte, ja, dann habe ich halt den großen Satz gemacht mit diesem Wort und habe mich eigentlich auch in den Tod fliegen sehen. Das war vielleicht auch so das letzte Scheiße und das ist es gewesen. So. Genau, das habe ich ja vorhin auch schon den ersten Anrufer, den Markus, gefragt, als er das Gerüst runtergefallen ist. Ja. Was in diese paar Sekunden, war das bei dir auch so, dass du gedacht hast, voilà, das war's jetzt? Das war's. Ja, das war wirklich so ein Abschied und dann, ja, dann lag ich halt auch da. Ne? Warst du bewusstlos sofort? Nein, ich war überhaupt nicht bewusstlos. Also bis der Hubschrauber da war, war ich bei vollem Bewusstsein. Wie lange hat das gedauert, bis der kam? Circa eine halbe Stunde. Wie schwer warst du verletzt? Ja, das ist auch halt mit der Punkt, weswegen ich auch jetzt anrufe, also dass ich da auch sagen kann, dass ich da überlebt habe und dass es ein Wunder ist irgendwo. Also ich habe da gelegen, war bei vollem Bewusstsein, habe erstmal die Leute gerufen, es waren ruckzuck 20, 30 Leute standen um mich drum zu, hat aber keiner irgendwas gemacht. Und ich hatte halt ein unheimliches Kribbeln im Fuß, im rechten Fuß und hatte den verloren. Und dann merkte ich, dass ich auf dem Unterschenkel lag. Den hatte ich mir abgerissen. Der Unterschenkel war ganz abgerissen? Ja, der hing noch an 5 cm Haut. Aber das war so ein bisschen gedehnt auch. Und ich denke, mein Gott, aber auch unter Schock auch. Sonst hätte ich das wahrscheinlich gar nicht ertragen. Hab also direkt, also einen Meter von mir entfernt, lag die Kniescheibe. Wie ich hinterher gewusst habe, rausgekriegt habe, war es die Kniescheibe gewesen. Halt. Also der Anzug, deine Hose war auch völlig zerfetzt. Ja, es war ein schöner Juni-Sommertag und ich habe, bevor ich losfuhr, wegen der Temperatur gesagt, du ziehst die Lederkombi nicht an, du fährst heute in der Jeans. Dann wäre die Verletzung vielleicht nicht ganz so schlimm gewesen. Jetzt lagst du da mit abgerissenem Unterschenkel. Ja, den hatte ich also unter meinem Oberschenkel mehr oder weniger liegen. Ich hatte ihn halt verloren und ich guckte immer so rum. Ich denke, mein Gott, was ist das da? Und die Jeans ist so kurz. Also naive Gedanken auch. Hat das auch sehr stark geblutet? Das ging auch. Also es war schon eine Lache da. Also, und da hatte ich das halt gesehen und habe die Leute immer gerufen, ich sage, helft mir doch und keiner hat mir geholfen. Dann habe ich bin also vom Beruf Fahrlehrer und hatte da so einen Mechanismus auch drin, weil ich auch so Fortbildung auch immer gemacht hatte. Du musst jetzt, was willst du machen, wenn du jetzt hier wärst? Und da habe ich mir erstmal meinen Helm abgezogen, vorher das, den Kopf immer hin. Das ging noch, das konntest du alleine machen noch. Das ging noch, Und und dann habe ich mich auch in die Seitenlage gebracht, weil ich merkte irgendwie, mein Kreislauf, der sackte irgendwie weg und das kribbelte alles so. Und ich hatte auch mein Schlüsselbein, also die rechte Seite war ziemlich demoliert, das Schlüsselbein war gebrochen und 4 Rippen halt, die ich hinterher rauskriegte. Aber die schlimmste Verletzung war das Bein? Da war das Bein, aber die Rippen, die haben, als ich mich in die Seitenlage halt gelegt habe, sind die in die Lunge gestochen. Und die ist dann zusammengesackt und dann habe ich halt keine Luft mehr bekommen. Und da habe ich so richtig gehiemt und das war für mich nochmal wieder so ein Abschied. Ne, da konnte ich auch nicht mal mehr diese Scheiße rufen, aber da habe ich gedacht, du erstickst jetzt. Ich konnte nicht mehr ein- und ausatmen. Und aber das, wie gesagt, das dauerte halt, das war dann wohl die halbe Stunde gewesen und ich hörte den Hubschrauber kommen und dann kam der Arzt auch angerannt und ich kam direkt mit diesem Intubator und den habe ich ihm noch aus der Hand gerissen und mir den einfach in den Mund reingehauen. Weil Wahnsinn. Und dann sagte, weiß ich nur noch, wie er sagte, so, ich gebe ihm jetzt eine Spritze. Und dann merken sie nichts mehr, habe ich Morphium oder was gekriegt. Dann bin ich halt auf der Intensivstation wieder wach geworden. Ich könnte mir vorstellen, oder man denkt doch, wenn ein Gliedmaßen abgerissen wird, dass man unglaubliche Schmerzen hat. Ja, das ist komisch. Das war so ein Kribbeln, war das, weil die Nerven halt auch abgetrennt waren, auch wo unter Schock. Und dieses Schmerzhafte, das sagte mir hinterher der Arzt im Krankenhaus, hat er auch zu meiner damaligen Frau halt auch gesagt, sagt er, ihr Mann hat sich eine der schmerzhaftesten Sachen ausgesucht, weil halt die ganzen Nerven kaputt waren, so jetzt als Folgeschmerzen. Und das ist jetzt 6 Jahre her und ich habe immer noch Probleme mit Was ist denn, Schmerzen. Musste das Bein amputiert werden, der Unterschenkel? Nee, also die haben, das hat ein Jahr gedauert im Krankenhaus, die haben es wieder dran geschraubt. Du hast vorhin gesagt, die Kniescheibe lag irgendwo rum? Die lag auch in zwei Teilen auch da. Also, aber die war dann dahin natürlich. Die haben die auch zusammengeschraubt und wieder reingesetzt. Das ist, hört sich wahnsinnig an. Ich habe es nie geglaubt. Und das ist jetzt noch. Ich habe also noch etliches an Schrauben auch in dem Bein. Mhm. Und du hast jetzt noch nach 6 Jahren Schrauben in den Beinen? Ja. Weil weil ich halt nur die Jeans anhatte, ist das Problem halt, das Bein war komplett abgeschält. Also die haben mir etliche Hautlappen vom anderen Bein genommen und halt so mit Meshkrafttechnik heißt das, wieder Haut angepflanzt. Mein Gott, das hört sich aber auch an, als wärst du Monate im Krankenhaus gewesen. Ein Jahr. Also ich hatte eine Unterbrechung, ich bin nach 6 Monaten zu Weihnachten entlassen worden eigentlich. Mhm. Und da hatte man auch die Schrauben entfernt und Stangen von außen und innen. Mhm. Und da ist es halt, also ich bin 3 Tage vor Weihnachten nach Hause gekommen und Weihnachten ist alles wieder gebrochen, weil es nicht stramm genug war. Und dann war ich wieder fast ein halbes Jahr dort. Ne? Ja, ist das hart. Hast du heute wahrscheinlich immer noch Schmerzen in den Beinen? Ich habe Schmerzen, es ist halt gelähmt und ich kann den Fuß also nicht mehr anziehen, weil halt diese Nerven, die dafür zuständig sind, halt also nicht mehr viel machen. Es versteift peu à peu und ich muss halt mit orthopädischen Maßschuhen laufen. Hör mal, der Schuldige ist ja dieser alte Mann. Ja. Hast du wenigstens von irgendeiner Versicherung gutes Schmerzensgeld bekommen? Gut. Gutes Schmerzensgeld, finde ich, gibt es in so einem Falle nicht. Stimmt, ja. Stimmt. Wir haben 3 Jahre gebraucht dafür. Ich habe 60.000 Mark bekommen, die hätte ich auch bekommen bei der Amputation, weil das war so eine Gleichstellung, die haben wir hinterher durchgekriegt. Ja, was sind 60.000 Mark gegen das Leid, die Schmerzen, die Veränderungen? Das hat ja wahrscheinlich auch große Veränderungen für dein Leben mitgebracht. Du sagst, du warst Fahrlehrer, konntest du gar nicht mehr ausüben. Nee, ne? Also das war 8 Wochen, bevor ich eine Fahrschule übernehmen wollte. Mhm. Und da sind man auch natürlich durch diese Sache alle Träume, weil es ist immer ein Traum von mir gewesen, geplatzt. Mhm. Was hast du dann später gemacht oder was machst du heute oder kannst du gar nicht arbeiten? Ja, ich war vorher auch schon in einer Behörde tätig und wollte dort aufhören, um endlich meine eigene Fahrschule zu bekommen. Und aber das Glück im Unglück, ich hatte noch nicht schriftlich gekündigt und ich bin dort aufgefangen worden. Und bist jetzt wieder in einem Büro arbeitest du, in einem behördlichen Büro? Bin ich in einem Büro, ich mache jetzt Öffentlichkeitsarbeit für eine eingetragene Gesellschaft und das ist auch alles okay. Wenn man so etwas mitgemacht hat und so viele Jahre, 6 Jahre an den Folgen zu kämpfen hat, mit den Folgen zu kämpfen hat und wahrscheinlich noch lange in der nächsten Zeit, haderst du manchmal mit deinem Schicksal und denkst, warum muss es mir gerade passieren? Warum? Ja, das kommt öfter. Also dieses, warum muss das mir passieren, das ist weniger geworden. Es ist oft einfach nur die reine Wut. Wut auf wen? Auch auf diesen alten Mann oder auf Schicksal? Nee, dem Mann habe ich eigentlich so nach 3-4 Jahren auch verziehen, weil er konnte da auch nichts für. Erst war ich stocksauer auf ihn, und weil ich gedacht habe, mein Gott, der guckt dich an und fährt los. Und ne, und ich habe dann rausgekriegt, der war auch noch herzkrank, der hatte Tabletten geschluckt und 72 Jahre alt. Und dann habe ich ihm irgendwann so für mich, da habe ich gesagt, komm, du musst dem auch verzeihen, der hat es ja auch nicht extra gemacht. Und dann ging es mir auch besser. Hast du dem das je sagen können? Nein. Weil für den war das wahrscheinlich auch ein sehr schwerer Schock, wenn es ein alter, herzkranker Mann war und wenn er so einen Unfall verursachte. Ja, also er hatte auch einen Schock, nur es war halt da auch ein Problem, auch für mich ein Anfangsproblem, weil es war nur eine kleine Beule in seinem Kotflügel, wo ich da nur hängen geblieben war. Mhm. Und nach 3 Wochen, als ich im Krankenhaus lag, da rief seine Schwiegertochter an und sagte jetzt nicht hier von wegen, dass ihr uns verarschen wollt und finanziell abziehen wollt. Das Auto da hat ja nur eine kleine Delle. Und so, die hatten wohl mir unterstellen wollen, dass ich jetzt da simuliere und großes Schmerzensgeld und Krankenhausgeld. Das ist ja unglaublich. Und das war 2 Tage, nachdem mein Körper das Bein abgestoßen hatte und ich klinisch tot war und die mich wiedergeholt hatten. Und dann 2 Tage danach riefen die an und sagten, hier, jetzt mach mal hier nicht so ein Larry. Mhm. Und dann kriegt man natürlich... Dann hast du persönlich mit der geredet oder hat man es dir ausgerichtet? Die hat bei meiner Frau angerufen, die dort im Krankenhaus war. Also ich hatte ein Telefon auf dem Zimmer, aber ich konnte es nicht bedienen. Mhm. Und meine damalige Frau, die war halt da und dann rief die da an und ich denke, das kann nicht wahr sein. Ja, Menschen sind manchmal unglaublich. Ja. Das kann man gar nicht begreifen und man schlägt die Hände über dem Kopf zusammen, wenn man das hört. Also gab es dann auch noch extreme Komplikationen, das hast du gerade so beiläufig gesagt, dass das Bein dann auch wieder abgestoßen wurde, dein eigenes Bein wurde abgestoßen. Ja, das wurde als Fremdkörper abgestoßen und da sind die ganzen Wunden auch aufgegangen. Da hatte ich über 2 Liter Blut verloren und halt ich war weggetreten und Das war allerdings für mich ein wahnsinnig schönes Gefühl, muss ich sagen, weil ich habe mich wirklich von außen betrachten können. Mhm. Und es ist halt ans Tageslicht gekommen, dass meine Frau mit ihrer Schwester reinkam, die wollten mich besuchen und die haben mich nicht erkannt, weil ich so grün im Gesicht war und aufgedunsen, sind sie wohl wieder rausgegangen, haben sie mir hinterher erzählt, zum Arzt haben gesagt, der liegt da gar nicht, da liegt ein anderer. Mhm. Ja, aber der sieht nicht gut aus, der da liegt. Ne? Und dann sind die wieder mit dem Arzt dahin und dann, oh Gott. Ne? Und dann, das habe ich gesehen, halt, wie die reingekommen sind und wie die sich unterhalten haben. Und da warst du klinisch tot in dem Moment? Ja. Und dann haben die mich halt wiedergeholt und dann habe ich aber auch einen Schnitt in dieser Betrachtungsweise gehabt. Mhm. Und dann bin ich irgendwann wieder auf der Intensiv aufgewacht. Ja. Also war dieses Sterben, dieses bisschen Sterben fast angenehm für dich? Das war wunderbar. Das war total friedlich. Und warst du fast traurig, als du dann auf der Intensivstation aufgewacht bist und es alles wieder realisiert hast? Wo? Ja, im ersten Moment ja. Dann, also da habe ich gedacht, oh mein Gott, ne? Und jetzt dann, weil ich wurde ja wach und hatte wieder Schmerzen. Mhm. Das war vorher weg, das war alles nur weich und friedlich und mir ging's gut. Mhm. Ne? Auch dass ich halt meine Frau da sah. So, das war nicht, oh Gott, jetzt du verabschiedest dich hier und so, das war überhaupt nicht da. Ne? Auch an dich die Frage, Martin, wie hat dieser schwere Unfall und diese Jahre, die damit verbunden sind, des Leidens, wie hat das dein Leben verändert und dein Denken über Leben vielleicht auch? Das hat mich zum Teil verroht oder verrohen lassen, dass ich also mit mir selbst auch oder auch mit anderen oft hart umgehe. Mhm. Das heißt, ich habe einen Egoismus zum Teil entwickelt, weil ich mich oft auf mich dann auch selbst reduziert habe in der Folgezeit, weil ich gedacht habe, es kann schnell genug gehen und jetzt macht man nicht immer nur für andere und alles, denk auch mal an dich und so. Mhm. Und das war aber ist auch oft überrissen gewesen, auch glaube ich. Das habe ich halt von außen oft gemerkt. Viele haben mir gesagt, du hast dich so verändert nach dem Unfall. Ne? Du bist so... Also negativ verändert? Ja, für viele andere, weil ich vielleicht auch mehr jetzt mal für mich eingefordert habe, was ich früher eigentlich nie getan habe. Ich war sonst immer der nette Liebe für alle anderen so und habe mich eigentlich immer ziemlich hinten rangestellt und das war so ein Schnitt. Du hast dich jetzt aber mit der Situation, du wirkst eigentlich relativ im Lot, so wie du es erzählst. Hast du dich jetzt mit allem arrangiert, auch mit diesem Schicksal, was du zu tragen hast? Im Großen und Ganzen ja. Es liegt aber auch an der Tagesform, weil wenn es mir im Kopf gut geht, dann komme ich damit unheimlich gut klar. Aber man hat ja auch so, ich sag mal, ohne Unfall oder so, man hat ja regelmäßig auch seine Hänger, sage ich mal. Und jeder Wetterumschwung und so, den merke ich halt. Mhm. Und extrem ist es im Sommer halt, wenn man ins Schwimmbad geht, weil das Bein sieht, es sieht verheerend aus, es sieht aus wie eine Landkarte. Ne? Also es sind, ich weiß nicht, 200-300 Stiche gewesen, ne? um die Haut da wieder dran zu heften und nur so Lappen da dran. Und dann stört mich das schon. Ne? Und so bei diesen allgemeinen Freizeitsachen, wenn ich am Strand bin, ich muss mit Stiefeln ins Wasser gehen, weil ich kann nicht barfuß laufen. Mhm. Hatte das jetzt eine? Du hast vorhin gesagt, deine damalige Frau. Ja. Hat das jetzt auch? Welche Auswirkungen hat das auf dein Privatleben gehabt? Auf das ganz enge, vielleicht intime Leben auch? Das hat auch einen Schnitt gegeben. Also ich bin erst seit kurzem auch getrennt von dieser Frau, aber es kommt oft wieder auf den Punkt, dass dieser Unfall mit auch ein Schnitt in der Beziehung war. Inwiefern? Dass ich mich auch ziemlich zurückgezogen habe auch auf mich selbst. Mhm. Wobei deine Frau ja wahrscheinlich in den ersten Zeiten, in den ersten Jahren sehr viel auch mit durchgemacht hat. Ja, natürlich. Und auch sehr dir zur Seite gestanden hat. Ja, mich auch ertragen hat. Mhm. Also ich war auch ungenießbar in der ersten Zeit. A, im Krankenhaus durch die Schmerzen und durch die Schmerzmittel auch, die einen ja auch drogenmäßig regelmäßig abdrehen lassen, sag ich mal, dass man völlig ausrastet auch. Und auch im Nachhinein, zu Hause, so diese Unzufriedenheit, du kannst jetzt nicht mehr. Ne? Jetzt hast du gerade gesagt, dass doch ganz viele Schrauben in den Beinen sind. Mhm. Wie viel? Im Moment muss ich, was heißt, 3-4 Stück jetzt. 3-4 Stück. Das heißt, es stehen noch Operationen an? Nee. Oder bleiben die drin? Die können drin bleiben, also ich konnte es mir selbst aussuchen, weil die müssten durch die Hautverpflanzung durch, um an die Schrauben auch wieder ranzukommen. Mhm. Und da ist die Gefahr halt zu groß, weil das unheimlich lange gedauert hat, bis die Haut auch angewachsen ist. Ist auch ein paar Mal abgestoßen worden. Mhm. Und da hatten die halt ein bisschen Muffen jetzt bekommen und haben gesagt, oh, wenn wir das wieder aufmachen, dann geht das wieder los. Mhm. Wirst du denn, können die Ärzte da eine Prognose geben, einigermaßen nochmal normal mit dem Bein umgehen können? Jetzt rein von der Anatomie her. Von der Anatomie her, ja. Nee, das ist also, seit ungefähr einem Jahr habe ich das Endstadium erreicht. Ach so. Mh. Also die Nerven wachsen nicht mehr. Ich werde also mein Leben lang diese Spezialschuhe benötigen. Und ist es taub, das Bein, an Stellen auch? Das ist also, ich sag mal, Mitte Schienbein ist das taub. Mhm. Aber die Nerven spielen halt verrückt. Das ist verrückt, so ein paar Punkte, wenn ich unterhalb des Knies so ein bisschen dran drücke an die Haut, da kriege ich einen Stromschlag in dicken Zeh und solche Sachen. Und das ist verrückt, aber da tut sich aber nicht mehr viel. Ich war jetzt lange in neurologischer Behandlung da und dachte, lass mal so, wie es ist. Eine sehr schlimme Geschichte. Jo. Sehr schlimme Geschichte. Du hast das gerade noch angesprochen mit dem Freibad. Das hat natürlich dann auch so einen kosmetischen Aspekt. Oh ja. Da schämt man sich, ne? Mit so einem. Ja, man fühlt sich schon komisch, ne? Weil es sind auch so Situationen, wo wirklich auf einmal, ich hatte es jetzt letztens im Hallenbad, da war so ein Damen, Baden da mit so Bällen und so weiter, waren da so 20 ältere Damen da drin, die hörten alle spontan auf, da ihre Bewegungen zu machen, als ich reinkam und drehten sich um. Das ist schon komisch. Ne? Wobei das sicherlich dann auch irgendwann mal vielleicht auch eine Hemmschwelle wird, wenn du in eine neue Beziehung gehst, bevor man das dann so abgeklärt hat. Ja, da habe ich jetzt aber vor 3 Monaten eine ganz tolle Erfahrung gemacht, muss ich ehrlich sagen. Da hatte ich auch immer Hemmungen auch mit der tollen Beziehung, vor 2 Monaten. Und wo ich dachte, oh Gott, ne, jetzt ist ja immer eine Jeans drüber, aber mein Gott, wenn die das mal sieht und so haben wir uns drüber unterhalten und sie hat es jetzt halt auch mal gesehen und dachte, das sieht ganz schlimm aus, aber das macht mir überhaupt nichts, ich liebe dich so, wie du bist und sie zeigt es mir auch, das ist total schön. Ne? Mhm. Also auch der Beweis dafür, dass es auch geht. Mhm. Lieber Martin, von Herzen alles Gute, danke. Kann ich da nur sagen. Danke. Und Respekt auch für die Jahre, die du da jetzt ausgehalten hast. Mhm. Alles Gute. Ja, ich wünsche dir auch dann noch schöne Feiertage. Ja, dir auch und guten Rutsch. Bis nächstes Jahr. Tschüss, Martin. Ciao. So, meine Lieben, das war's heute in der Technik. Annette Bastian. Morgen haben wir wieder ein freies Thema, offene Telefon-Talkshow. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Um 1 sind wir dann da im Radio und hier im WDR-Fernsehen. Und am Donnerstag haben wir das Thema Ich kann es nicht lassen. Da denkt jetzt schon mal richtig tief in euch und überlegt, was könnt ihr einfach so nicht lassen. Das ist unser Thema übermorgen, aber morgen sind wir frei und offen für alle eure Themen. Ich wünsche euch eine gute und schöne Nacht, freue mich und bin gespannt auf morgen. Bis dahin, ciao. Es ist 2 Uhr. Vom Westdeutschen Rundfunk hören Sie Nachrichten. Noch vor der Grundsatzentscheidung des obersten Gerichts der USA hat der demokratische Präsidentschaftsbewerber Al Gore 2 neue Niederlagen erlitten. Die obersten Richter von Florida lehnten einen Antrag der Demokraten ab, tausende Briefwahlstimmen für den Republikaner George Bush zu annullieren. Zwar habe es Unregelmäßigkeiten gegeben, hieß es in der Entscheidung, aber keinen Wahlbetrug.